meine Füße, trage die mich zur Straße hin. Slipner rennt in Ohren, Hände in den Taschen. Ich bin geboren, um zu sterben. Christen Schwein, ich werde im Fegefeuer verderben. Ich hasse diese Welt, ich hasse mich selbst. Meine letzten Worte auf Facebook, drück gefällt dir, wir sind in sich. Quälende Fragezeichen, die ihr Leben durch Twittern mit anderen teilen, wir werden untergehen. Sag auf Wiedersehen, als ob du's ernst meinst. Wie die Hoffnung bleibt am Leben. Doch das sind Sprüche, um uns aufzumuntern. Alles gut, bis wir uns nach dem Tod wundern. Worin die Himmelpforte bleibt. Ich nehme das Küchenmesser, spiele mir einen Streich. Werden nicht hässliche Menschen im Fernsehen begutachtet, schwebt das Messer langsam in Richtung Blutbahnen. Warum red ich noch, wenn mich keiner ernst nimmt? Warum geh ich noch, wenn mich der scheiß Alltag trimmt? Warum rennen wir? Die Ampel zeigt schon längst rot. Lieber Gott, schenk uns heute dein täglich Kohl. Warum red ich noch, wenn mich keiner ernst nimmt? Warum geh ich noch, wenn mich der scheiß Alltag trimmt? Warum rennen wir? Die Ampel zeigt schon längst rot. Lieber Gott, schenk uns heute dein täglich Kohl. Ich halte inne, um kurz stehen zu bleiben. Sehe ein lachendes Kind, bin ich da kurzzeitig fehlerfrei. Das letzte Mal kurz am Glück genippt. Mein Handy vibriert, sie hat mir kein Smiley geschickt. Sensible Menschen geben auf, ohne dass sie etwas taten. In Träumen widerspiegeln sich unsere Narben. Das Partyvolk kämpft sich in Ekstase. Doch zu wenig Antworten, zu viele Fragen. Und ich trinke aus dem Glas der Verzweiflung. Keiner denkt nach, nein, keine Reifung. Scheide weiter im TV, schlucke Wodka in die Kehle. Schaue nach, ob ich keine meiner Texte verfehlte. Denn die meisten liegen schon im Kamin. In Verbindung mit Feuerzeug, Kanister, Benzin. Das Messer streicht die Haut, bis es tiefer einwirkt. Eingepacktes Leben in Depressionen verschnürt. Warum red ich noch, wenn mich keiner ernst nimmt? Warum geh ich noch, wenn mich der scheiß Alltag trimmt? Warum rennen wir? Die Ampel zeigt schon längst rot. Lieber Gott, schenk uns heute dein täglich Kohl. Warum red ich noch, wenn mich keiner ernst nimmt? Warum geh ich noch, wenn mich der scheiß Alltag trimmt? Warum rennen wir? Die Ampel zeigt schon längst rot. Lieber Gott, schenk uns heute dein täglich Kohl.